Hier, Ambrose, das ist es, was ich meine. Mit einem messerscharfen Artikel von Ambrose Bierce, der Ihnen den letzten Glauben an die Menschheit raubt. So geht es nicht weiter. Auf keinen Fall. Da fehlt der Pfeffer. Habe mein Leben lang Pfeffer zwischen die Zeilen gestreut. Dass es den Einfallspinseln anständig in den Augen brennt. Und den Rezensenten in der Seele. Ihnen die Beine wegreißt, das Wasser mit dem Bade des Stolzes auskippt. Dass es dem Dummvolk den Einheitsbrei verhagelt. Die Geldhaie ihre Goldklumpen auswürgen lässt. Das Pfefferstreuen war mir angeboren. Angeboren. Zum Beispiel Ideen, mit denen wir geboren werden, die uns aber vorher eingebläut wurden. Die Doktrin der angeborenen Ideen ist eine der liebenswürdigsten Seiten der Philosophie, die ihrerseits wiederum angeboren und daher nicht widerlegbar ist. Gut, gut. Gut und schön. Aber jetzt? Was weiter jetzt? Erstmal unsichtbar machen, das wär's. Und dann irgendwas Sinnvolles. Was knallhart Sinnvolles. Sag's nicht. Interessieren dich deine eigenen Texte nicht mehr? Das Zynische, das Negative, Ambrose. Warum? Wieso geht's dir nur und immer nur darum? Mein Ruf als unbekannter Autor ist weltweit. Aus den geflügelten Worten eines Ambrose Bierce. Ambrose Bierce verschwindet. Von Ulrich Land. Regie Jörg Schlüter. Ein paar Cent, Mister. Und ich krieg meine Familie wieder ein paar Tage lang durch. Warum zum Teufel siehst du die Welt bloß dermaßen rabenschwarz? Aber ist doch so. Als angeborene Ideen wären erwähnenswert die Vorstellung, man könne eine Zeitung leiten, die Vorstellung nationaler Größe, Überlegenheit der eigenen Zivilisation, die Bedeutung privater Angelegenheiten oder das allgemeine Interesse an den eigenen Krankheiten. Du bist ein verbitterter Misanthrop geworden und merkst es nicht mal. Alles, aber auch alles ist in deinen Augen schlecht und falsch. Ein paar Cent, die haben. Dann nenn du mir eine Sache, die mehr als ein schwarzer Schatten ist. Die Frauen zum Beispiel. Frau. Ein zumeist in der Nähe der Zivilisation vorkommendes Lebewesen mit rudimentären Anlagen zur Domestizierung. Eine Katzenart mit geschmeidigen Bewegungen, besonders bei der amerikanischen Unterart Felis pugnans oder auch Kampfkatze. Allesfresser, dem beigebracht werden kann, nicht zu sprechen. Nur ein paar Cent. Oder das Geld. Garantiert mehr als nur ein schwarzer Schatten. Geld. Ein Segen, der nur dann Vorteile für uns hat, wenn wir uns von ihm trennen. Hier, vergiss den Cent. Nimm den Dollar. Ich wusste, ihr seid ein Mann von Welt. Ergebensten Dank. Du sitzt immer wieder der gleichen Verführung auf, Ambrose. Der Verführung, alles Mögliche über blanken Zynismus auf den Punkt zu bringen. Mann, das Leben ist nicht eindimensional. Die Welt ist keine Scheibe. Doch. Nichts als eine Scheibe. Mein Leben ist keine Kugel, in der es wirklich rund geht, in drei Dimensionen. Allenfalls eine Drehscheibe. Platt wie eine Flunder, sonst nichts. Und irgendwann geht hier in diesem Spiel die Puste aus. Solange aber dieses Scheibenleben währt, solange will ich noch tanzen. Solange es währt? Solange es währt. Dr. Hemm, ein namhafter Wissenschaftler aus Leipzig, konstatiert in der sichtbaren Welt Vakuumhohlräume, undefinierbare Löcher, durch die alle möglichen Objekte, seien sie belebt oder nicht, hindurchfallen, in eine unsichtbare Welt, ohne dass je wieder etwas von ihnen gesehen oder gehört wird. Dieser Raum sei durchdrungen von einem lichtstrahlenden Äther, einem ebenso materiellen Element wie Luft oder Wasser, in allerdings fast grenzenlos ausgedünnter Konsistenz. Jede Kraft, jede Form von Energie müsse sich dort unbegrenzt fortpflanzen. Jeder Vorgang, der jemals stattgefunden hat, finde dort statt. Und in diesem andersartigen, universellen Medium würden Hohlräume existieren, Hohlräume, in denen absolut nichts ist. Überall in Mexiko gibt es zurzeit blutige Aufstände. Es brodelt nur so, Ambrose. Und du meinst, dass du... Ich weiß. Du hast noch keinen Fuß über die Grenze gesetzt. Das garantiere ich dir. Und schon bist du mittendrin in dem ganzen... Endlich. Mal endlich nicht dieses Palaver, dieses Gefeixe, dieses Geschreibsel. Nicht immer und immer weiter dieses endlose Lamento. Nicht bloß die Flämmchen meiner heißblütigen Zeitungsverse. Echte Waffen. Echtes Feuer. Ach, hör doch auf, Ambrose. Du warst im Bürgerkrieg, aber das ist 50 Jahre her. Du bist 70. 71, genau genommen. Und 19 war ich, als ich bei den Yankees im Sold stand. Zweimal verwundet, wegen Tapferkeit mehrmals befördert. Wie ein Fieber. Rauschen, prasseln, in allen Adern. In der Lunge, die eigentlich nicht mehr will. Schon damals nicht mehr wollte. Stundenlang das Bitzeln, wenn du dich als Scout ins immer viel zu niedrige Gas duckst. Nur im Angesicht des Todes weißt du, dass du lebst. Das Gesirre fremder Kugeln ist Musik in deinen Ohren. Das Knattern der Fahnen, der Wimpel, alles wird zur Vorahnung der nächsten Flintensalve. Hauptsache, das Blut kocht wieder in den alten Schläuchen. Das Waffenhandwerk hat sich in dem halben Jahrhundert komplett verändert. Und du da meinst... Da kommt man schnell wieder rein. Vor allem, wenn man weiß, wofür man kämpft und gegen wen. Außerdem, wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt um vor Langeweile. Ach, gut. Ich hab's damals ja versucht. Offizier, Hauptmann, das hätte mir gefallen. Sie wollten mich aber trotz aller Auszeichnungen nur zum Leutnant machen. Also, was sollte ich machen? Hab einen Silberdollar genommen und den tanzen lassen. Kopf oder Zahl? Zahl. Also bin ich nach San Francisco und hab mich als Journalist versucht. Die Münze, Sir, vielleicht könnte... Stopp, rühr sie nicht an, solange sie sich dreht. Oh. Kopf. Das Ziel heißt Mexiko. Hier, halt sie in Ehren. Hm? Die bringt Glück. Dankeschön, Sir. Meine Güte, ich möchte mir nicht vorstellen müssen, wie dir die Kugeln um die Ohren fliegen. Ich auch nicht. Genau das möchte ich mir nicht nur vorstellen müssen. Wenn du hören solltest, dass ich an eine mexikanische Wand gestellt und in Fetzen geschossen wurde, dann wisse bitte, dass ich dies für eine ganz anständige Art zu sterben halte. Besser als Altersschwäche, Krankheit oder die Kellertreppe runterfallen. Ein Gringo, ein Fremder in Mexiko sein. Ah, das ist Euthanasie. San Francisco 1913. Mr. Beers. Sie sind am 2. Oktober von Washington D.C. aus abgereist. Marschiert. Losmarschiert. 15 Meilen am Tag Minimum. Hab mir auf dem Weg die alten Schlachtfelder angesehen, auf denen ich mich seinerzeit rumgetrieben habe. Sie wirken, mit Verlaub, etwas angeschlagen. Hatten Sie keine Angst, den Weg nicht schaffen zu können? Ich war Scout im Bürgerkrieg. Hab die besten Wege ausgeforscht, immer weit vor der Einheit. Das war nicht immer gemütlich. Da flogen die konföderierten Kugeln. Wovor also sollte ich Angst haben? Man sagt, ein Asthmaanfall zwingt Sie zur Unterbrechung Ihrer Reise hier in New Orleans. Sie sind 71, Mr. Beers. Da scheint es doch eher angeraten... Im trüben Dämmerlicht einer Funzel an Anekdötchen zu arbeiten und am Kamin die Zeitung zu lesen. Ja, ja. Meine Lungen brauchen frische Luft. Die mexikanische Sonne wird mir gut tun. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass dort die Luft zurzeit äußerst bleihaltig ist. Die Urtistas sind auf der Flucht. Naja, die amerikanische Armee wird sie dankbar aufnehmen. Nein, ich setze auf Pancho Villa. Das ist mein Mann. Draufgänger genug, um mich mitten im Auge des Orkans auszusetzen. Brillanter Schachzug, wie er Juarez erobert hat. Werde also nach San Antonio gehen, dann nach Laredo und weiter Richtung El Paso. Irgendwo dort werde ich ihn schon finden. Sie wollen ihn im Kampf unterstützen? Mal sehen, mir wird schon was Nützliches einfallen. Ich sagte schon, ich war Kundschafter. Der Vorhut immer weit voraus. Ich kann Karten zeichnen. Der Umgang mit Feder und Papier bereitet mir vermutlich weniger Probleme als Ihnen, liebe Kollegin. Na, nun haben Sie ja Ihr Futter. Raus damit, die Druckerpressen warten schon. Eine letzte Frage noch, Mr. Beers. Es heißt, Sie schreiben an einer Biografie über William Randolph Hearst. So, sagt man das? Ja, man verspricht sich viel davon. Der sozialkritische Autor Beers schreibt über den Großkapitalisten Hearst. Werden Sie sich seine Besitzungen in Mexiko ansehen? Mein Ziel ist, wie gesagt, die Revolution. Das passt nicht im Entferntesten zu William Randolph Hearst. Trotzdem komme auch ich nicht umhin zuzugeben, dass er eine höchst effiziente Figur ist. Hearst hat mich seinerzeit nach Washington geschickt. Wir haben gemeinsam den Eisenbahnspekulanten Huntington in die Wüste geschickt. Gute Sache, das. Nein, nein, ich hege nicht den geringsten Groll gegen Hearst. Meine Geschichten rauschten durch seinen Blätterwald und verschafften dem Autor ein gewisses Einkommen. Heißt das, Sie schulden ihm etwas? Blödsinn! Was glaubt ihr Schreiberlinge denn? Dass ich dem großen Hearst ein literarisches Denkmal setzen werde? Als Lohnschreiber wie ihr? Ich schulde ihm gar nichts. Niemanden. Der boshafte Beers, der bittere Beers, schuldet niemand etwas. Beers, schert euch doch zum Teufel. Zyniker. Ein Schuft, dessen mangelhafte Wahrnehmung Dinge sieht, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Liebe gute Carrie Christiansen, nun habe ich es also tatsächlich bis El Paso gebracht. Und ich muss Ihnen sagen, auf der anderen, auf der mexikanischen Seite des Rio Grande, sieht die Wüste genauso öde aus wie hierzulande. Mithin werde ich mich drüben von jetzt auf gleich heimisch fühlen. Wobei dort allerdings eben nicht alles im Einheitsbrei versinkt. Da geht's, wie Sie wissen, um Leben und Tod, um den Sieg der Revolution unter Pancho Villa oder um einen Rückfall in die ausbeuterische Diktatur unter Huerta, der sich keinen Deut besser geriert als sein weggefegter Vorgänger Diaz und der weggeputschte Madero. Sie kennen mich gut genug, um zu wissen, auf welcher Seite ich stehe. Ich kann es kaum erwarten, mich ins Getümmel zu stürzen, wohlan denn. Das hier wird übrigens mein letzter Brief sein. Sie haben über all die Jahre zuverlässig und ohne zu murren mein ganzes Zeug getippt und in Form gebracht. Und nun sollen Sie auch wissen, dass ich Ihnen in meinem Testament bereits vor 4 Jahren all mein Hab und Gut vermacht habe und sämtliche Tantiemen, wenn denn noch welche eintrudeln. In diesem meinem letzten Willen habe ich Ihnen im Übrigen das Recht erteilt, all meine Privatutensilien, insbesondere die Erinnerungsstücke, über die meine missratene Tochter Helen und mein Bruder verfügen, an sich zu nehmen. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie mich in guter Erinnerung behalten, auch wenn Sie jetzt nichts mehr von mir hören werden. El Paso im Dezember 1913. Qué idiota, no es verdad? Wie kann man so blöd sein, in der brütenden Mittagshitze, ohne Umpuls die Gegend zu reiten? Mira, ich sag euch, gleich gibt das arme Eselchen unter seinem Hintern aus den Hufen. Seht euch das an! Ein waschechtes Sonnenbrand-Gringo aus, was weiß ich. Bueno, sagen wir mal New York, eh? Gott zum Gruße, ihr guten Frauen. Hey, ihr kennt euch doch sicherlich trefflich hier aus. Grüß dich, das sollte man meinen. Dann wisst ihr doch sicherlich, wo sich Pancho Villa aufhält. Der glühendste Revolutionär unter Mexikos glühender Sonne. Okay. Was wollt ihr von dem? Ihn abknallen, was? Kommt ihr von Huerta? Wo denkt ihr hin? Nein, ich bin selbst Revolutionär. Jawohl, Revolutionär bin ich und will mich Pancho Villa an die Seite stellen. Ah, vale. Weiter hier Richtung Süden. Drei Dörfer, dann die Stadt. Am anderen Ende haltet ihr euch Richtung Kupfermine. Links rauf in die Pampa. Ist nicht zu verfehlen. Und wenn doch, dann werden euch Panchos Jungs schon rechtzeitig eine Ladung Blei in den Hintern jagen. Vergelt's Gott, die Damen und adios! $1,000 für die Nachricht Ihres Todes? Sie wollen mich dann was reinziehen? Nein, nein, keine Angst. Lachen Sie. Lachen Sie von Herzen über Ambrose Bierce, der vorzeitig verschwindet. Der Ambrose Bierce? Ja, der es vorzieht, die Langeweile seiner Schreiberseele gegen die vielleicht ebenso sinnlose, aber packende, rüttelnde, schüttelnde Illusion der Kämpferseele einzutauschen. Mal ehrlich, Mr. Bierce, sollten Sie nicht lieber einen Arzt konsultieren? Ohne fremde Hilfe ist es ungefähr... Der Aufwand ist für Sie minimal. Sie berichten von meiner Exekution, eine plausible Reportage. $1,000? Exakt. Bei der Wells Fargo Bank. Für Sie hinterlegt und an jenem Morgen freigegeben, an dem ich in Ihrem Blatt von meinem Tode lese. Das sind alles Ihre Leute, Pancho. Verdammt nochmal. 28 von meinen besten Kämpfern. Jeweils einen halben Meter Abstand. Halben Meter Abstand habe ich gesagt. Hey, Mann. Sie müssen einschreiten. Sie müssen dem Einhalt gebieten. Wieso zum Teufel nochmal unternehmen Sie nichts? Das sind doch Ihre Leute. Was weißt du schon, Gringo? Sieh dir das an. Genau deshalb haben wir keine Chance. Da stehen die Leute hier in diesem beschissenen Nest, auf diesem beschissenen Friedhof, haben ihre eigene Grube gegraben, starren in was weiß ich 30 Gewehrläufe und sind gehorsam in einer Person. Revolution. In der Politik ein plötzlicher Wechsel von einer Missregierung in die andere. Wobei der Wohlstand und das Glück der Leute glatt um einen halben Zoll nach vorne gebracht werden. Revolutionen sind für gewöhnlich mit beträchtlichem Blutvergießen verbunden, dessen sie allerdings für wert befunden werden. Und zwar von denjenigen, deren Blut leider nicht die Gelegenheit hatte, vergossen zu werden. Und anlegen! Moment! Rechts außen da! Rücken fertig zu uns den Kraft! Wie willst du mit denen Revolution machen? Ich meine, die wissen doch, dass ihnen eh nichts bleibt als der Tod. Warum also bäumen sie sich nicht auf? Machen wenigstens einen Ausbruchsversuch. Das können sie ihren Leuten nicht vorwerfen. Das ist doch immer so. Bei allen Hinrichtungskandidaten ist der Fatalismus kurz vor dem Ende um ein Vielfaches stärker als das letzte Fünkchen Mut. Revolution braucht einfach andere Kräfte. Die Leute brauchen Licht am Horizont. Gerade da Hoffnung, wo es keine gibt. Hoffnung? Lass sie fahren. Ich bin seit meines Lebens angetreten, mit meinen Zeilen jede Hoffnung zu zerpflücken. Die Apokalypse ist die bessere Weltanschauung. Was willst du dann hier? Was soll ich mit dir? Weil ich das alles satt habe. Vor allem meinen eigenen Zynismus. All das Reden. Ich will handeln. Greifen Sie ein, Pancho! Retten Sie Ihre Leute! Feuer! Mierda! Jetzt auch diese Spielchen noch. Scheißdreck auf, ihr Schweine! Feuer! Auf, Leute! Rennt! Rennt, ihr Dreckschweine, über den Aufwand! Feuer! Die Welt ein Müllhaufen. Die Revoluzzer bleich wie die Wand, an die sie sich stellen lassen. Ja, scheiß was drauf. Erst verschaffe ich mir einen Abgang und dann wieder raus aus dem Grab. Ambrose Bierce verschwindet. Ambrose Bierce mischt mit. Hab's bislang nur zu Rufmorden gebracht. Schnauze voll. Jetzt, ja, jetzt wird's ernst. Jetzt ist mal ein Richtiger an der Reihe. Und endlich ein Waschechter. Nur wer, verdammt nochmal? Muss doch zu finden sein. Ein Opfer, ein würdiges. Der Pancho, der war ganz nah dran und ist plötzlich aus der Kirche gestürzt, wie von der Tarantel gezwickt. Das weiß ich doch alles. Damit seine Brigadieros türmen können. Aber nichts da, schon fliegen die Kugeln. Und zwar in beide Richtungen und schießen den Pancho in die Flucht. Ist über alle Berge. Wenigstens der. Und dieser Gringo? Der alte Weißhaarige mit dem Bleistift. Getroffen, platt. Umgefallen wie ein Sack Zement. Dem sein Hirn kannst du von der Kirchenwand kratzen. Gehirn. Ein Apparat, mit dem wir denken, dass wir denken. Der Schädel eines Menschen von einigem Wohlstand oder von einem, der mit der Mistgabel auf einen hohen Rang gehievt wurde, ist im Allgemeinen derart vollgestopft mit Hirnmasse, dass die Hüte seiner Nachbarn beim besten Willen nicht darauf passen. Eine Partial-Abendausgabe! Ambrose Bierce erschossen! Alles darüber an der neuen... Hier. Gib mir eine. Also erschossen? Sicher? Steht ja da, Senor. Wenn die Nachricht erst bis Mexico City gelangt, ist sie auch in New Orleans, in New York und San Francisco. Ambrose Bierce, spurlos von der Bildfläche verschwunden. Mausetot, unsichtbar und unverdächtig. Ambrose Bierce, ja, den kenne ich. Er ist der Bruder aller, denen es vergönnt ist, nicht nur an, sondern in den Himmel zu denken. Die Magie auf Erden als Abbild der großmächtigen Mystik des Hals sehen. Kennen Sie seine Geschichten? Beiläufig. Über das Phänomen des plötzlichen Verschwindens? Da wimmelt es nur so von Leuten, die sich in Luft auflösen und dort, wo sie verschwinden, nie wieder zuwachsende Brandflecken hinterlassen, sich aber immer wieder aus der Ferne mit leisen, aber unüberhörbaren Hilferufen melden. Das ist die Ewigkeit, die sich da meldet. Unsterblich im All und auch auf Erden. Hört sich interessant an. Interessant? Das ist fantastisch. Fantastisch und auch wahr. Bruder Ambrose verfügt über die große Erkenntnis. Er kennt das Geheimnis. Wie die Indios längst vergangener Zeiten. Und wer dieses gloriose Geheimnis kennt, dem ist es gegeben, aus dieser Welt zu gleiten und durch das Portal der Dimensionen in eine Welt in weiter Ferne zu schreiten. Das Phänomen des mysteriösen Verschwindens hat einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, besonders unter Leuten, die sich Hegel verpflichtet fühlen. Und unter Mathematikern, die von der realen Existenz des sogenannten nicht-euklidischen Raumes ausgehen. Ein Raum, in dem es möglich ist, einen Knoten in ein endloses Seil zu knüpfen und bei einem Gummiball das Innere nach außen zu kehren, ohne dass seine Geschlossenheit verletzt, er also aufgebrochen würde. So stellen sich die absonderlichen Bedingungen dar, unter denen die Verschwundenen, verdammt zur Ewigkeit, ihr Dasein fristen, das sich ihre Freunde und Hinterbliebenen nun ausmalen müssen. Bruder Ambrose hat seine eigenen Geschichten wahrgemacht, in die Tat umgesetzt, was ihm die alten indianischen Naturmystiker an Geheimwissen mit auf den Weg gaben. Er hat das Mysterium ihrer Altvorderen, den Totenkopfkristall, entdeckt und in die Gegenwart geholt. Oder ihr Bruder Beers war gar nicht interdimensional auf Reisen, sondern war ganz profan unterwegs im Auftrag der britischen Krone. Was? Und sollte beispielsweise fürs Völkerkundemuseum in Cambridge den Totenkopfkristall... Niemals! Sie Wahnsinniger, sowas darf man nicht mal denken. Ambrose als Verräter? Unfassbar. Ungeheuerlich, einfach ungeheuerlich. Sie sind des Teufels. Die übelsten Dämonen des Maya-Mysteriums stecken in ihrer Haut. Aus den Augen, Satan, fahr zur Hölle! Nein, den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Jedenfalls einstweilen nicht. Werde das Verschwinden beobachten, aber nicht am eigenen Leib. Es muss einer sein, der geht, weil ich das will. Vielleicht, Schatz, das glaube ich dir nicht. Das ist doch Unsinn. Schönen guten Tag, die Dame, der Herr. Morgen. Darf ich Sie was fragen? Im Moment nicht. Wann, wenn nicht jetzt? Jetzt nicht. Sie könnten mir womöglich weiterhelfen. Ja, möglich. Aber ich will nicht jedem Penner unter die Arme greifen. Penner? Ja, Ihrer Schnapsfahne nach zu urteilen. Doch, wegen eines guten Schlucks ist man doch nicht gleich ein Trunkenbold. Wissen Sie, ich komme gerade aus New Orleans und da dachte ich... Hören Sie, wäre Ihr Blick nicht getrübt, würden Sie sehen, dass hier ein Mann und eine Frau den Morgen im Park genießen wollen. Hier gibt's doch eine andere Bänke, leere Bänke. Also suchen Sie sich eine andere und verschonen Sie uns mit Ihrem Geschwätz. Ich will nur Ihren Rat. Ich suche jemanden, den ich umbringen könnte. Bitte was? Erschießen vielleicht. Kurz und schmerzlos. Aber angemessen müsste es schon sein. Ein angemessenes, ein würdiges Opfer. Verscheißern kann ich mich alleine. Ein angemessenes Opfer für einen stilvollen, einen sinnvollen Mord. Verschießen Sie sich doch selbst. Ausgeschlossen. Ich bin schon tot. Na, haben Sie eigentlich nur alle Tassen im Schrank? Komm, Schatz, wir gehen hier. Es geht hier entschieden zu weit. Moment, warten Sie. Ich wollte nur schnell fragen, ob Sie sich vielleicht als Mordopfer zur Verfügung stellen könnten. So warten Sie doch. Ich darf doch wohl bitten, mein Herr, ja? Halten Sie doch ein bisschen Abstand. Hund. Eine Art zusätzliche oder untergeordnete Gottheit. dazu auserkorenen Überfluss und Überschuss der Götzenhuldigung in der Welt auf sich zu vereinen. In einigen seiner kleineren, seidenweichen Inkarnationen nimmt dieses hochheilige Wesen, sofern es sich der Zuneigung einer Frau erfreut, den Platz des fehlenden männlichen Verehrers ein. Zähne klein und spitz, nicht wie Messer, eher wie Nadeln. Des Pudels Kern, an Brutalität und Hinterhaltigkeit nicht zu überbieten. Das ist doch! Haben Sie keine Augen im Kopf? Im Kopf schon, aber nicht in den Füßen. Schon gar nicht unter den Füßen. Werden Sie nicht frech, ja? Ihr Name? Das tut hier nichts zur Sache. Ich fragte, wie Sie heißen. Oh, mein Name ist Schall und Rauch. Captain, ich möchte den Captain sprechen. Ich habe eine Beschwerde. Captain! Ein Schlückchen Bourbon gefällig? Ja, gewiss nicht, Herr Schall und Rauch. Sie wissen nicht, was Ihnen entgeht. Und Sie wissen nicht, wen Sie vor sich haben. Oh doch, einen ungehobelten Klotz, dem... Einen berüchtigten Killer nämlich. Dem ich Manieren beibringen werde. Mein Fuß! Halb so schlimm, Sie Killer. Glatter Durchschuss, perfekt. Sie Wahnsinnigen! Das sollte Sie lehren, einer Dame gegenüber den gebührenden Abstand zu halten. Und beim nächsten Mal ziele ich höher. Ziehen Sie Leine. Guten Tag. Ich war Scout der Unionisten, mit Kopfschuss zum Major befördert, einer der treffsichersten Kompanieros von Pancho Villas Revolutionären. Und jetzt? Opfer einer hysterischen Vogelscheuche in weiße Spitzen gewandelt, Sonnenschirmchen in der einen, Pudelchen an der anderen Hand. Die Welt ist doch eine Scheibe. Und ich falle am Rande herunter. Sie meinen, Sie gehören zu der Sorte Mensch, die sich den Tod frei aussuchen kann? Wenn einer, dann ich. Also stecken Sie Ihre Cowboy-Knarre schön wieder weg. Die werden Sie nicht brauchen. Ja, Sie können von Glück reden, dass es so tödlich langweilig hier ist. Willkommene Abwechslung, mit Ihnen zu plaudern. Fürs Geschäftliche ist danach noch Zeit genug. Okay. Sie arbeiten also im Auftrag des Hearst-Clans, richtig? Wie Sie mich ausfindig gemacht haben, soll mir egal sein. Aber was mich doch interessieren würde, woher wusste Ihr Auftraggeber überhaupt, dass ich, Amerikas Chefkritiker Nummer 1 und 20 Jahre lang emsiger Schreiberling in Diensten des William Randolph Hearst, dass ich dessen Biografie schreibe? Ich habe alle Spuren sorgsam verwischt. Und dennoch hat man mich vor kurzem schon in New Orleans auf dieses Geheimprojekt angesprochen. Wer hat's rausgefunden? Ich schweige. Wie Ihr künftiges Grab, Mr. Beers. Aber warum zum Teufel? Reden Sie! Sie sagen doch selbst, meine Stunden sind gezählt. Wem sollte ich nach Ihrem Geschäft noch etwas verraten können? Also? Man munkelt, Miss Hearst wäre befreundet mit Helen. Meine Tochter? Meine Tochter Helen. Helen geht ein und aus in der Höhle dieses steinreichen Mafia-Löwen mit seinem Imperium aus Zeitungen und Haciendas. Dieses schwefelstinkenden William Randolph Hearst, der die Diaz-Diktatur jahrelang verteidigt und gestützt hat, nur um sich weitere mexikanische Farmen und Bergwerke einzuverleiben, wo er die Leute bis aufs Blut ausbeutet. Nun, Mr. Beers, wir sind nicht ewig für die Taten unserer Kinder verantwortlich. Ihre Tochter Helen ist eine kluge Frau, ein bisschen redselig zuweilen. Von einem Koffer war die Rede. einem Koffer mit ihrem Hearst-Manuskript. Deponiert in Laredo. Tja, guter Mann. Die Kinder, die Worte, die Pläne. Bei denen man sich gewaltig verrechnet. Adios, Muchacho! Sag deinem Vertragspartner, wenn du jemals widersprechen kannst, du hättest diesen Ambrose Bierce nicht auftreiben können. Auf den Tod nicht! Was wollen Sie eigentlich mit all den Notizen und Skizzen? Der Yankee sucht nach Silber, Zink und Kupfer, wenn er mich fragt. Hey, Bursche, bring mal eine Runde Tequila. Für vier, ihr beiden Herren. Riecht wie ein Schnüffel. Ah, jetzt, wo du es sagst, riech ich es auch. Durch die ganze verdammte Schnapsfahne durch. Nein, die Herren, sie liegen auch vollkommen daneben. Gracias. Salut. Ich bin auf der Suche nach Pancho Villa. So, so. Den suchen fast alle. Und ich sowieso. Ich bin einer seiner treuesten Gefolgsleute. Aber ich habe im Schlachtengetümmel völlig den Kontakt verloren. Sie kennen sich doch bestens hier aus. Haben Sie nicht eine Ahnung, wo ein Gringo auf der Suche nach diesem Drecksack. Diesem Helden des Volkes. Einer, der Pancho sucht und dabei alles auskundschaftet und notiert, was er zu sehen und zu hören kriegt. Das hatten wir noch nicht. Oh, das ist neu. Das ist interessant. Pass mal auf, Yankee. Das Café ist voll von Föderalen. Hier findest du Bundessoldaten auf Schritt und Tritt, die nichts anderes wollen, als Pancho Villa über den Haufen krallen. Was hast du denn da für ein Schießeisen? Sieht alt aus, eh? Zeig mal her. Keine Angst, wir sind unbewaffnet. Ja, Smith and Wesson Number 3. Alt, aber zuverlässig. Muchas gracias. Und sagt ihr mir nun, wo ich Pancho Villa finde? Komm mit. Wohin laufen wir denn? Ist er nicht in der Stadt? Nicht mehr. Er ist geflüchtet. Gab es einen Kampf? Ach nein. Er ist vor einem neugierigen Gringo geflüchtet, der ihm auf den Fersen war. So sieht er also aus, mein Heldentod. Eine dreckige Friedhofsmauer vor den Toren der kleinen Stadt Chihuahua. Reingelegt von drei Föderalen. Abgeknallt auf offener Straße, wie ein räudiger Köter. Da hast du deinen Pancho. Wieso lacht der Blödmann? Glaubt uns nicht, womöglich. Los, zeigen wir ihm, dass die Wahrheit auf unserer Seite ist. Auf der Seite unseres Präsidenten. Auf der Seite von Victoriano Huerta. Es lebe der Präsident! Es lebe Benito! Es lebe die Wahrheit! Wahrheit. Eine geniale Mischung aus dem, was man sich erträumt, und dem, was in Erscheinung tritt. Die Suche nach der Wahrheit hat eine reelle Chance, bis zum Ende aller Tage fortzudauern. Bei zunehmendem Tatendrang. Nimm das! Und das! Wirst du wohl das Maul halten? Du verdammter Spion! Sich an die Wahrheit halten. Dämlich und unliterarisch. Wäre natürlich eine schöne Sache gewesen, wenn's mich doch noch im Zeichen der Revolution erwischt hätte. Stimmt aber leider nicht. Die Fantasie ist ein schlechter Ratgeber. Spaziergang in den Tod auf den staubigen Straßen der Sierra Mojada. Hab die Geschichte selbst gern erzählt, schön schaurig. Und so nahm sie ihren Lauf. Ambrose Bierce, verschwunden und gestorben in den Wirren der mexikanischen Revolution. Irgendwann zwischen Neujahr und Frühjahr 1914. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, das wirkliche Finale ist noch viel lachhafter. In den Hohlräumen in jenem andersartigen universellen Medium wird absolut nichts sein. Licht wird diese Hohlräume nicht passieren können, weil dort einfach nichts existiert, das in der Lage wäre, das Licht zu transportieren. Man wird dort absolut nichts fühlen können. Denn es ist nichts da, was unsere Sinne anspricht. In einer solchen Leere wird sich nichts, aber auch gar nichts ereignen können. Ein Mensch, eingeschlossen in einem solchen Geheimnisraum, würde weder sehen können, noch gesehen werden. Er würde weder hören können, noch gehört werden, nicht berühren und nicht berührt werden, weder leben noch sterben. Denn beides, Leben und Sterben, sind Prozesse, die nur stattfinden können, wenn Energie existiert. Und in einem absolut leeren Raum gibt es keine Energie. Ich dachte, du... Du denkst, ich bin tot. Bin ich auch, Helen. Ich kann dich beruhigen. Und doch, ich bin gerade zufällig auf der Durchreise und da dachte ich... Kann ich reinkommen? Nein. Eigentlich, ich dachte... Freust du dich denn gar nicht, dass dein Vater wieder erwarten, doch noch unter den Lebenden weilt? Ich hatte mich ganz ohne Probleme sogar damit abgefunden, dass wir dich nicht mal anständig bestatten konnten. Was willst du von mir? Das dürftest du doch am besten wissen. Wie heißt noch mal mein Gönner und Lieblingsfeind? Du wirst es mir gleich verraten. William Randolph Hearst. Zeitungstycoon hierzulande und in Mexiko Großgrundbesitzer und Bergwerksbetreiber. Na, klingelt's? Dein Vater ist um Haaresbreite einem Killerkommando entgangen, das die Hearsts auf ihn angesetzt hatten. Ich denke, du bist... Du hast doch eben selbst behauptet, du bist eh tot. Erklär mir bitte... Wieso du hingehst und dieser unsäglichen Truller mein Manuskript gibst, von dem ich dir im gutgläubigen Vater-Tochter-Vertrauen verraten hab, wo es zu finden ist. worauf du nichts Besseres anzufangen weißt, als es postwendend dem Feind als Morgengabe... Was zu beweisen wäre. Nein, ich muss nichts mehr beweisen. Ich bin nicht mehr von dieser Welt, wie gesagt. Also, was willst du? Nur das Beste, und das bist du. Im Moment. Dad, was soll das? Willst du jetzt, nachdem du Ma in die Wüste geschickt hast und meine beiden Brüder ins frühe Grab, willst du jetzt auch noch deine Tochter in den Wahnsinn treiben? Aha, Gegenangriff. Du behauptest also immer und immer und immer noch steif und fest, ich hätte meine Söhne... in den Selbstmord getrieben. Mann! Day, dein Sohn war 17. Und ein Weichei. Du wusstest genau, dass Day deinem Erfolgsdruck nicht standhalten konnte. Er war eben nicht der begnadete Schüler, den du in ihm sehen wolltest. An den Haaren herbeigezogen, alles. Himmel, noch mal! Der war ein depressiver Hänfling. Und dann diese hoffnungslos unglückliche Liebschaft. Jedenfalls hat er sich direkt nach dem letzten Streit mit dir in den Tod gestürzt. Und 12 Jahre Ach, später... Ach, Helen, ich kann es nicht mehr hören. Das kann schon sein. Ich will dir jetzt auch gar nicht mit deiner idiotischen Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung kommen, die du mir an den Hals gehext hast. Abgewiegelt, abgewickelt, Verfahren eingestellt, vergessen. Ich habe nicht die geringste Lust mehr, diesen Schwachsinn noch länger anzuhören. Und ich sag's trotzdem. Am traurigen Ende von Lee warst du auch beteiligt. Er war genauso schwach auf der Brust wie ich. Hat mein Asthma geerbt, der Arme. Ja, hat er von mir. Und seine Vorliebe für Whisky womöglich auch. Ja, meinetwegen. Dir fehlt der Respekt. Selbst vor deinen eigenen Kindern. Hast lieber irgendeinem Saufkumpanen unterstützt als Lee. Eine großzügige Finanzspritze von dir. Und der hätte rechtzeitig ins Krankenhaus gekonnt. Und die Lungenentzündung wäre noch zu stoppen gewesen. Vielleicht. Nicht auszuschließen, womöglich. Aber, Helen! Jetzt, wo ich für alle Welt tot bin, muss ich mir Helens Weisheiten ja eh nicht mehr antun. Nein, nein, nein, dein Vater will einfach nichts hinterlassen. Das ist der Punkt. Nichts will und werde ich hinterlassen. Außer einigen vollgeschriebenen Blättern vielleicht. Die sind ja wohl nicht mehr aus der Welt zu kriegen. Nachrichten von meinem Vater interessieren mich grundsätzlich nicht. Und schon gar nicht am Telefon. Nein, besten Dank. Nicht der Mühe wert. Auf Wiederhören. Was Wichtiges? Nein. Jedenfalls, Helen, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber du drehst dich mit diesen Vorhaltungen im Kreis. Du warst schon gegen mich, als dir die ersten zarten Knospen wuchsen. Es reicht, Vater. Das Ambrose Gwinnett Beers geht entschieden zu weit. Ellen Martial, Sonntagsausgabe. Ein Reporter packt aus. Ambrose Beers lebt. Reporter lässt seine eigene Zeitungsente auffliegen. Ambrose Beers lebt. Alles darüber hier. Ellen Martial, brandaktuell. Eine vorübergehende Geisteskrankheit, die entweder durch Heirat heilbar ist oder durch Fernhalten der Patienten von den Einflüssen, die zu dieser Krankheit führten. Dieses Siechtum muss, ähnlich wie Karies und viele andere Gebrechen, als klassisches Zivilisationsleiden betrachtet werden. Barbaren und Wilde dagegen, die frische Luft atmen und einfachste Speisen zu sich nehmen, erfreuen sich eiserner Immunität gegen die verheerenden Wirkungen. Das muss man sich mal vorstellen. Nach 17 Jahren Ehe, nach 17 Jahren Ehe, erfährt man, dass alles Lüge war. Verehrerbriefe, eine ganze Schublade voll. Wo ich sie finden muss... finden soll! Ist doch wohl nur konsequent, dass ich deine Mutter aus dem Haus jage! Helen, mein Täubchen, wenn ich eins in meinem Leben war, dann konsequent. So. Du stehst jetzt ganz langsam auf. Leg die Pistole hin, Helen. Das Ding ist alt. Ich kann für nichts garantieren. Und der liebende Vater möchte natürlich nicht, dass seine liebste Tochter sich... Mich kannst du nicht mehr verarschen. Du bist hier angerückt, um deine Spielchen zu spielen? Ja, dann lass uns spielen. Aufstehen. Helen, du machst dich unglücklich. Vielleicht, aber dich mache ich in deinem letzten Stündchen noch glücklich. Wirst schon sehen, darunter. Los voran. Tu nicht so, als ob du dich plötzlich nicht mehr bewegen könntest. Was soll das, Helen? Ich bin doch schon gar nicht mehr da. Ist doch alles sinnlos, was du hier inszenierst. Mein Mann hat einen gut gefüllten Weinkeller hinterlassen. Kurz bevor er sich aus dem Staub gemacht hat. Ich verstehe zwar nichts davon, aber ich weiß, dass du in den nächsten Wochen jedenfalls nicht verdursten wirst. Jetzt nicht nur Wein, mein Lieber. Whisky vom Feinsten. Deinen Lieblingsbourbon. Abstinenzler. Ein schwacher Mensch, der der Versuchung erliegt, sich selbst ein Vergnügen zu versagen. Ein Vollabstinenzler verzichtet auf alles, außer auf die Abstinenz und darauf, sich aus anderer Leute Angelegenheiten herauszuhalten. Was hast du vor? Du bist ja fertig! Helen! Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn! Sauf dich in aller Gemütsruhe zu Tode! Was kann es Schöneres für dich geben, als im Delirium zu verenden? Und mach dir keine Hoffnungen. Ich setze die Familientradition fort. Ich verflüchtige mich in ein paar Minuten. Spurlos! Erschrecken Sie bitte nicht. Schon passiert. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Machen Sie sich vom Acker. Ich habe alles gesagt. Ich gebe keine Interviews mehr. Frohe Kunde, Helen. Es heißt, Ihr Herr Vater wäre doch noch am Leben. Mein Vater? Hab nie einen gehabt. Ich verstehe nicht. Sie wollen verreisen? Verreisen, ja. Nein. Ich verschwinde. Ambrose Bierce verschwindet. Von Ulrich Land. Ambrose Bierce, Michael Mendel. Helen Bierce, Caroline Schreiber. Freund, Walter Gontermann. Pancho Villa, Carlos Lobo. Interviewerin, Eva Spott. Mystiker, Jean Faure. Tonio, Udo Schenk. Senior, Volker Risch. Dame, Tanja Schleif, Killer Martin Bross. In weiteren Rollen Vittorio Alfieri, Edda Fischer, Peter Harting, Ulrich Haß, Matthias Kiel, Oliver Kretsch-Mazura, Ulrich Land, Andreas Lorenz-Meyer, Claudia Mischke und Dante Selke. Technische Realisation Jürgen Losemeyer und Sebastian Nohl. Regieassistenz Eva Solloch. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Georg Büren.